Lektion 7. Aufgabe 3c. Lesen ist die gesellschaftliche Schlüsselqualifikation Nummer 1, gerade in einer medial vermittelten Welt. Lesen schult nicht nur die Fähigkeit, Texte aller Art zu verstehen, Informationen zu nutzen und zu reflektieren. Lesekompetenz ist vielmehr ein wichtiges Hilfsmittel zum Erreichen persönlicher und beruflicher Ziele. Die internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU, zeigte, dass im Leseunterricht an deutschen Grundschulen herkömmliche Methoden noch immer dominieren. Anregende Formen des Unterrichts, wie etwa das Verfassen eigener Texte oder eine kreative Verarbeitung des Gelesenen, sind hingegen selten zu finden. Man muss heute aber gerade kreative Methoden einsetzen, um Schüler für das Lesen zu begeistern. Schüler müssen dort abgeholt werden, wo sie sind. Sie müssen mit ihrer Lebenserfahrung in den Unterricht eingebunden werden. Im Oktober vergangenen Jahres wurde in Südafrika das Projekt Lit Afrika, eine Lesesafari, initiiert. 25 deutsch-fremdsprachige und muttersprachige Schüler der deutschen Auslandsschulen kamen im Rahmen des Leseprojekts in einem dreitägigen Literaturcamp in KwaZulu-Natal zusammen. In Kleingruppen erarbeiteten die Zehntklässler kreative Präsentationen zu deutschsprachigen Kurzgeschichten und Gedichten in Form von Liedern und Theaterstücken. Auch andere Ideen kamen vor, wie zum Beispiel Interviews oder Hörspiele. Kreative Lektürearbeit im Fremdsprachenunterricht machte den Schülern großen Spaß, da sie sich hierbei ganz anders einbringen und wiederfinden können als bei der Arbeit mit Sachtexten oder im Grammatikunterricht. Von einer allgemeinen Leseunlust bei Kindern und Jugendlichen kann deshalb keine Rede sein. Gerade im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache kommt der schüleraktivierenden Arbeit eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Im Fremdsprachenlernen gilt es, Teilkompetenzen wie die Lese-, Sprech-, Hör- und Schreibfähigkeit der Fremdsprachenschüler zu schulen und die verschiedenen Bereiche im Zusammenspiel zu fördern. In literarischen Texten stehen oft existenzielle Konflikte im Mittelpunkt, die Anlass zur Stellungnahme und kritischen Auseinandersetzung geben. Insofern regt Literatur nicht nur zum Lesen an, sondern auch dazu, sich zu positionieren. Dabei erfahren Schüler und Schülerinnen, dass die Sprache nicht nur für rein pragmatische Zwecke, sondern auch zur Artikulation von Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen eingesetzt und damit Teil ihrer Person werden kann. Seit Jahren setzen sich unter anderem Wissenschaftler dafür ein, dass dieser didaktische Ansatz einen festen Platz im kommunikativen Fremdsprachenunterricht einnimmt. So findet im neuen Rahmenplan Deutsch als Fremdsprache kreatives Schreiben als Ergänzung zu textanalytischen Methoden durchaus Berücksichtigung. Bis in die 80er Jahre hinein dominierten im Unterricht Deutsch als Fremdsprache Lehrbücher, die sich ausschließlich an der Alltagskommunikation orientierten. Wurden dort literarische Texte bearbeitet, dann allenfalls in Form einer Interpretation. Die lebendige Lektürearbeit war damit im kommunikativen Sprachenunterricht lange Zeit die Ausnahme. In den letzten 3 Jahrzehnten hat sich in der Literaturdidaktik jedoch ein wichtiger Paradigmenwechsel vollzogen, der den Weg frei macht für eine neue Lust am Lesen. Das literarische Kunstwerk an sich steht heute keineswegs mehr im Mittelpunkt der Literaturarbeit. Vielmehr bemüht sich der Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, die Schüler zum kreativen Schreiben anzuleiten. Lehrer müssen dieses Potenzial kennen und den Schülern bei der Umsetzung helfen.